Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte lautet: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. In internationalen Vereinbarungen wie dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 werden aber Ausnahmen gemacht. Zum Beispiel, wenn ein Polizist oder eine Polizistin einen Angreifer oder eine Angreiferin in Notwehr tötet. Oder wenn nur dadurch ein anderes Menschenleben gerettet werden kann. Eine weitere Ausnahme bezieht sich auf Soldaten im Krieg. Die dritte Ausnahme betrifft die Todesstrafe. Länder, die die Todesstrafe noch nicht abgeschafft hatten, verlangten diese Ausnahme und hätten das Abkommen ohne das nicht unterzeichnet. Weltweit haben bis 2016 laut Amnesty International 104 Staaten die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Auf dem europäischen Kontinent existiert nur ein Land, das die Todesstrafe noch vollstreckt, Weißrussland. Die Mehrzahl aller registrierten Hinrichtungen wurden jedoch nur in einer Handvoll Staaten vollzogen. Nahezu 80% aller bestätigten Hinrichtungen weltweit wurden in Iran, Irak und Saudi-Arabien durchgeführt. Die USA standen 2016 nach der Zahl der Hinrichtungen nur an siebenter Stelle. Die meisten Hinrichtungen werden jedoch in der Volksrepublik China vermutet. Die genauen Zahlen sind nicht zu ermitteln, da die Angaben zur Todesstrafe in China als Staatsgeheimnis behandelt werden.